The last couple weeks, I've mentioned a scripture, and I want to say this scripture again this morning. In den letzten Wochen habe ich eine bestimmte Bibelstelle immer wieder erwähnt und heute Morgen noch einmal. 2. Korinther 6, Vers 18. Ja. Ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der Herrscher der ganzen Welt. And so I've brought out the fact that God's got a goal for us. Ich habe diesen Fakt herausgestellt, dass Gott ein Ziel mit uns hat. And that goal is to have us become sons and daughters of his. Und dieses Ziel ist es, seine Söhne und Töchter zu werden, Gottes Söhne und Töchter zu werden. And that's much more than just being born again and becoming his children. Und das ist viel viel mehr als einfach nur wiedergeboren zu werden und seine Kinder zu werden. He wants sons and daughters who grow in their relationship and their maturity with him. Gott möchte Söhne und Töchter haben, die wachsen in der Beziehung zu ihm. We normally think of a child, and I've said this before, we normally think of a child as a baby that God carries around. Normalerweise denken wir an ein Kind, dann denken wir mal an ein Baby, was Gott die ganze Zeit hin und her trägt. But we need to think in a new way. Aber wir müssen an einem neuen Weg denken. So, a son is not just a son and daughter doesn't just stay a small child. Söhne und Töchter bleiben nicht einfach so in diesem Kleinkindalter. A son and daughter needs to grow in their ability to be responsible in life. Sie Söhne und Töchter müssen wachsen in ihrer Fähigkeit. Sorry. Responsible in life. Ja, Verantwortung zu tragen im Leben. And actually, a son and daughter grow to the place where they also produce sons and daughters. Söhne und Töchter sollen so viel wachsen, dass sie eines Tages auch wieder Söhne und Töchter produzieren können. So in this picture we have a father with his son who has a child. Auf diesem Bild haben wir einen Vater mit seinem Sohn und dessen Kind. We need to think beyond just being God's little children. Wir müssen weiterdenken, als einfach nur Gottes kleines Kind zu sein. We need to have a heart that says, God, I want to grow in you. Wir müssen ein Herz haben, das sagt, Gott, ich möchte in dir wachsen. And I want to become a mature son or daughter of yours. Und ich möchte ein reifer Sohn, eine reife Tochter werden in dir. So we're going to look in the scriptures this morning and look at some of this on the subject of becoming mature. Wir schauen uns heute Morgen einige Bibelstellen an zu diesem Thema reif werden. I've shared with you that our growth in God is a process. Ich habe euch schon gezeigt, dass in Gott zu wachsen ist ein Prozess. And much of that process is not easy for us. Und einiges an diesem Prozess ist nicht so einfach für uns. The way growth happens is through actually a plant grows and it's breaking through things that are hard for it. Dieser Wachstumsprozess ist eigentlich etwas, wenn ein Same durch etwas hindurchbricht und dann wächst durch die Growth Erde. Means we have to change. Wachstum bedeutet, wir müssen uns verändern. If we stay the same, we are not growing. Wenn wir dieselben bleiben, dann werden wir nicht wachsen. And change is not always easy. Und Veränderung ist nicht immer einfach. So let's see how we start off as Christians. Also lasst uns sehen, wie wir als Christen so anfangen. 1 Peter chapter 2. 1. Petrus 2, Vers 2. Verse number 2 talks about being God's children. Dieser Vers spricht davon, Gottes Kinder zu sein. And this is what it says. Und es sagt Folgendes. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. So we start off as just little tiny babies. Wir fangen an als einfach kleine zerbrechliche Babys. And as babies we need that milk from God. Und als Babys brauchen wir diese Milch von Gott. We need that easy stuff to digest. Wir müssen dieses einfache Zeug aufnehmen. Just really, really easy. Und das ist wirklich einfach. It's not hard to eat. Es ist nicht schwer zu essen. And it feels so good. Und es fühlt sich so gut an. But we should not be staying there. Aber wir sollten dort nicht stehen bleiben. We need that. Wir brauchen es. But we need more. Aber wir brauchen noch mehr. And so let's look at Hebrews chapter 5, verse 11 through 14. Hebräer 5, Vers 11 bis 14. Hierüber muss ich nun einiges sagen. Das ist nicht leicht, zumal ihr stumpf geworden seid und Mühe habt, zuzuhören und mitzudenken. Ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Stattdessen habt ihr wieder jemand nötig, der euch ganz von vorne das ABC der Botschaft Gottes erklärt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Wer Milch braucht, ist ein kleines Kind, das die Sprache der Erwachsenen noch nicht versteht. Erwachsene aber brauchen feste Nahrung. Solche Leute nämlich, die durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben, um Gut und Böse zu unterscheiden. One of the things about a little baby, eine der Sachen bei einem kleinen Baby ist, and for those mothers, they mothers who've had little children, they know very well this. Und Mütter, die kleine Kinder haben, die wissen das ganz genau. A baby's always crying for its food. Babys schreien immer nach Essen. When it's hungry, it says, "I," you know, it begins to express itself, and that expression is, "I want food now." Wenn Babys schreien, dann drücken sie sich immer aus, indem sie schreien, und sie drücken damit aus, ich möchte essen, und zwar jetzt. Starts crying and you know this baby's hungry. Und dieses Baby fängt an zu schreien und du weißt ganz genau, das Baby ist hungrig. And that baby is not going to stop crying until it gets its food. Und das Baby hört nicht auf zu schreien, bis es etwas zu essen bekommt. And so it's saying, I need. Und es sagt immer wieder, ich brauche. Now that's the cry of immaturity. Das ist der Schrei der Unreife. It's okay because that's the only thing that child knows how to do. Das ist aber okay, weil das ist im Moment das Einzige, was das Kind zu tun weiß. And so that cry of I need, that's okay for a little baby. Und dieser Schrei, ich brauche, das ist okay für ein kleines Baby. But later on, if this is a person who's 20 or 30 years old. Aber später, wenn diese Person 20 oder 30 Jahre alt ist. And it's always I need. Und diese Person sagt immer noch, ich brauche. Feed me. Fütter mich. That's a very sad situation. Das ist eine wirklich traurige Situation. And that shouldn't be. Und das, so sollte es nicht sein. The scripture here says very clearly, we shouldn't be this person who is always just wanting that milk, that easiness. Und diese Schriftstelle sagt, wir sollten nicht solche Personen sein, die immer nur nach Milch schreien und diese einfache Nahrung. We shouldn't always just be thinking about what's in it for me. Wir sollten nicht immer nur daran denken, was ich bekommen kann. We shouldn't just be thinking I need for myself. Wir sollten nicht nur daran denken, was kann ich für mich selbst bekommen? The scripture here says that he said very clearly, you should be at a place where you're helping other people. Diese Stelle sagt ganz klar, ihr müsst an einen Ort gelangen, wo ihr wiederum anderen helfen könnt. And he says it's very sad because you should be teachers and you're just continuing to want for yourself. Und das ist wirklich traurig, denn ihr solltet Lehrer sein, aber ihr setzt es einfach fort, dass ihr immer nur für euch selbst haben wollt. We need to get past that. Wir müssen das überwinden. We need to get to where we're able to be responsible as sons and daughters of God. Wir müssen an einen Ort gelangen, wo wir einfach Verantwortung übernehmen als Söhne und Töchter Gottes. Where we're not just always having the attitude, what can I get? Wir sollten nicht immer nur diese Einstellung haben, was kann ich kriegen? Last week was I had a funny experience. Letzte Woche hatte ich ein witziges Erlebnis. I my printer has been having problems and so I haven't been able to print my messages very well. Also mein Drucker hatte Probleme und ich war nicht fähig einfach die Dinge so auszudrucken, die ich wollte, vor allem die Predigt. So I was struggling last week with it. I thought it was working and then it wasn't working. Also ich habe mich damit rumgeschlagen. Ich dachte erst, es funktionierte und dann hat es wieder nicht funktioniert. So during the first song of the worship service, I went back to Kirk and I said, "Kirk, do you have a printer up there that's working?" Und nach dem ersten Lobpreissong letzte Woche bin ich schnell zu Kirk gegangen und habe gefragt, Kirk, hast du einen Drucker, der funktioniert? And he said, yeah, I think so. And I said, here, can you print this for me? Und er sagte, ja, ich denke so. Und ich dann gleich, ja, kannst du das für mich ausdrucken? So he left the worship service and he went up to his office and he tried to print. Also ist dann nach oben gegangen und hat es ausgedruckt. Well, he was having trouble printing on his printers. Aber dann hat auch er Probleme, die Dinge. And so the whole worship service, he was not down. Und im ganzen Lobpreis war er überhaupt nicht unten. So finally he came down right at the end of the worship service. Und letztendlich kam er genau am Ende des Lobpreises wieder hinunter. He said, Jim, I was able to do it, here it is. Und er hat gesagt, Jim, ich konnte es jetzt doch machen. Hier and ist so es. And so I had it and I we had the service and at the end of the service. Und dann hatten wir diesen Gottesdienst und am Ende des Gottesdienstes. I said, Kirk, I'm sorry that I took up your whole worship service. Und dann hat Jim sich entschuldigt. Es tut mir wirklich leid, Kirk, dass ich deinen ganzen Lobpreis gestohlen habe. I took you away. Ich habe dich einfach weggezogen. And he said, and he had heard my message last week. Und er hat meine Predigt letzte Woche gehört. And he smiled and he says, well, Jim, I'm not here for me. Ja, und dann hat er gelächelt und gesagt, Mensch, Jim, ich bin noch nicht hier für mich. I'm not here to just get. Ich bin noch nicht nur hier, um einfach nur zu bekommen. I'm here to serve. Ich bin hier, um zu dienen. And that's exactly what our heart should be. Und das ist genauso, wie unser Herz sein sollte. This is maturity. Das ist Reife. I'm not just living my life and going through life for me. Ich lebe nicht nur einfach in mein Leben und gehe durchs Leben einfach nur für mich. The first thing we should have, the first attitude we should have is, I'm here for God, not, my life is created for him, not for myself. Die Einstellung, die wir haben sollten, ist, ich lebe nicht für mich selbst, ich lebe für ihn, für Gott. What can I do in service to him? Was kann ich tun im Dienst zu ihm? Not what can he do for me? Nicht nur, was kann er für mich tun? Do you see the difference in maturity here? Seht ihr diesen Unterschied zwischen Unreife und Reife hier? A responsible person being able to say, what can I do for you? Eine verantwortungsbewusste Person wird fragen, was kann ich für dich tun? Now, we do that with God first of all. Wir tun das mit Gott als allererstes. But secondly, we do it for one another. Aber zweitens tun wir es auch füreinander, für unter uns. Maturity is, how can I help? How can I serve? How can I be a blessing and strength to you? Reife bedeutet, wie kann ich ein Segen sein? Wie kann ich ein helfen anderen und ein Segen für dich sein? It's like a parent having a child. Es ist so, als wenn ein Elternteil ein Kind hat. Tanya faces this every day of her life. Tanya begegnet dem jeden Tag ihres Lebens. She has every decision she makes has to be thought about with Emily in mind. Jede Entscheidung, die sie trifft, trifft sie mit Emily im Kopf. If she was not a mature, responsible parent, she would just think about herself. Wenn sie keine verantwortungsbewusste Mutter wäre, würde sie einfach nur an sich selbst denken. But she doesn't just think about herself. Aber sie denkt nicht nur an sich selbst. She has to think about her daughter. Sie muss auch an ihre Tochter denken. How will my actions affect my daughter? Wie wird mein Handeln meine Tochter beeinflussen? That's maturity. Das ist Reife. That's being responsible in life. Das ist verantwortungsbewusst im Leben zu sein. And the writer to the Hebrews was so strong about this. Und der Autor dieser des Hebräer Bibelstelle war so sicher über diese Sache. He rebuked those people. Er verdammte solche Leute. He said, "What is going on here?" Er sagte, was ist hier eigentlich los? You should be more than just thinking about yourself. Ihr solltet mehr sein, als nur an euch selbst zu denken. You should be more than just wanting. Ihr solltet mehr sein, als immer nur zu wollen. You should be at a place where you're teaching and you're pouring out yourself to others. Ihr solltet anfangen zu lernen und euch selbst auszuschütten auf andere. And so my heart is that we as a church, as children of God, will grow in our relationships with God. Und auf meinem Herzen ist es, dass wir als Gemeinde im Herzen Gottes wachsen. We will grow to a place not just where we sit around saying, "Oh God, you're so good." Wir wollen nicht bloß wachsen in dieser Hinsicht, dass wir einfach nur uns zurücklehnen und sagen, "Oh Gott, du bist so gut." That's a good place to be. Das ist wirklich sehr gut. But we need more than that. Aber wir brauchen mehr als das. God, how can you use me? What can you do through me to bring blessing to others? Gott, wie kannst du mich benutzen, um ein Segen für andere zu sein? So we have this process of growth. Also wir haben diesen Prozess des Wachsens. We start out as little babies needing milk. Wir starteten als kleine Babys, die Milch bedarfen. We grow to be responsible, mature Christians who are able to give. Und dann wachsen wir in reife Menschen, Tochter, Söhne und Töchter hinein, die fähig sind zu geben. So the question is, how does this happen in our lives? Die Frage ist nun, wie passiert das in unserem Leben? How do we mature? Wie reifen wir? And God has created a beautiful way to bring maturity in our lives. Und Gott schuf einen wunderbaren Weg, um Reife in unser Leben zu bringen. And so I want to talk about that this morning, the process of God to bring maturity to us. Und ich möchte heute Morgen darüber reden, dieser Prozess Gottes, um Reife in uns hineinzulegen und bringen. We're going to look into Ephesians chapter 4. Wir schauen uns jetzt Epheser Kapitel 4 an. And we're going to start with verse number 14. Wir starten mit Vers 14. And we're going to read that because it talks again about infants. Und wir lesen das jetzt, weil es redet wieder über Kleinkinder. Okay, and so verse number 14 of chapter 4. Nummer 14. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinung umhergetrieben werden wie ein Schiff von Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerischen Menschen andere zum Irrtum verführen. Let me talk a little bit more about the infant, the baby part. Lasst mich noch einmal über dieses Babyteil reden. One of the problems with babies is they don't know how to properly discern what's going on in life. Ein Umstand bei Babys ist, dass sie nicht unterscheiden können über die Dinge in ihrem Leben. And so when a teaching or something comes against their lives, they don't know what to do. Also wenn eine Lehre, eine falsche Lehre in ihr Leben kommt, wissen sie nicht, was sie zu tun haben. So whatever's happening, they're blown and they're up and down. Also was auch immer passiert, sie werden hin und her getrieben. Their emotions are up and down. Ihre Emotionen gehen hoch und runter. Their faith is up and down. Und ihr Glaube geht hoch und runter. Sometimes they're really excited about God. Manchmal sind sie total begeistert von Gott. And sometimes they're just completely destroyed. Und manchmal sind sie total am Boden zerstört. There's not the stability in a child's life. Da gibt es keine Stabilität in dem Leben eines Kleinkindes. If circumstances are really bad, then they feel really bad. Wenn die Umstände wirklich schlecht sind, dann fühlen sie sich auch wirklich schlecht. If a strange teaching comes, they don't know what to do about it. Wenn eine komische Lehre auftaucht, dann wissen sie nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. And so the Apostle Paul here was writing. Und der Apostel Paulus schrieb hier. And he says, then you will not be infants anymore. Dann er sagt, und dann werdet ihr nicht mehr unmündige Kinder sein. So I want to point out the word then. Dann, ich möchte dieses Wort hervorheben, dann. And so we're going to go now look at what he was talking about. What makes us not babies anymore? Und jetzt schauen wir uns an, worüber er spricht, wenn er sagt, dass wir nicht mehr Babys bleiben sollen. How many of you want to be people or just tossed all over the place by strange teachings and circumstances? Wie viele Leute von euch gibt es, die einfach nur hin und her geworfen werden wollen von den Wellen der Umstände und der Probleme? Now, if you lift your hand, I've got real questions about you. Also wenn ihr jetzt eure Hände hebt, habe ich ernsthafte Fragen an euch. We need to talk afterwards. Wir sprechen dann danach. Do you want to be up and down all the time? Well, we need to talk. Wenn ihr wirklich die ganze Zeit hin und her geschmissen werden sollt, und dann müssen wir reden. I know you don't. Aber ich weiß, ihr wollt es nicht. None of us want to be people who are just always in turmoil in our lives. Niemand will jemand sein, der einfach nur so immer determiniert wird in unserem Leben. So first of all, he says then. Also als erstes sagt er dann. And then he says, you will not be babies. Und dann sagt er, ihr werdet nicht Babys, unmündige Kinder bleiben. You will not be thrown all over the place in your life. Und du wirst nicht immer hin und her geschmissen werden in deinem Leben. So let me ask you a question right now. Und lasst mich euch eine Frage stellen, genau jetzt. And something that you can examine for yourself. Etwas, was ihr für euch selbst untersuchen könnt. Do you find yourself in great ups and downs? Findet ihr euch selbst in großen Hoch und Tiefs wieder? Do you find your faith shaken at times? Fühlt ihr, dass euer Glaube erschüttert wird manchmal? Do you find yourself in extremes? Fühlt ihr, dass ihr euch manchmal in Extremen befindet? Then maybe there's some maturity that needs to come to your life. Vielleicht braucht ihr dann eine Reife, die in euer Leben kommen soll. So, what is the then? Also, was ist dann dieses dann? We're going to go a little earlier in that chapter, starting at verse number 11. Wir gehen jetzt zurück ein paar Verse, und zwar von Vers 14 zu Vers 11. And we'll read 11 through 13. Wir lesen Vers 11 und 13. Okay. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib Christus, aufgebaut wird. So soll es dahin kommen, dass wir allen die eine einende Kraft des Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden. Dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. So this is the then. Genau das ist dieses dann. When we have this in our lives, wenn wir das in unserem Leben haben, then we will not be babies anymore. Dann werden wir nicht unmündige Kinder bleiben. This is the church. Das ist die Gemeinde. Some people have an idea that okay, it's not important to be in a relationship with a church. Manche Leute haben die Vorstellung, dass es nicht so wichtig ist, in einer Gemeinde zu sein. But that's not what the Bible teaches. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. The Bible doesn't say just get together with your friends and talk with each other. Die Bibel sagt nicht, trefft euch einfach mit Freunden und redet miteinander. I think we need to have that too. Ich glaube, dass wir das unbedingt auch brauchen. We need to have our personal relationships with our friends and those people we really like. Wir brauchen diese Zeit, diese persönliche Beziehung zu unseren Freunden und Leuten in unserem Leben. But we need more than that. Aber wir brauchen viel mehr als das. The Bible says, Paul is teaching here that Jesus gave to this world certain gifts. Paulus sagt, dass Jesus bestimmte Gaben in diese Welt geschickt hat. And those gifts to this world are apostle, prophet, pastor, teacher, evangelist. Und diese Gaben an dieser Welt sind Apostel, Hirten, Lehrer, Evangelisten und so weiter. And prophet. Und Propheten, ja. And so here's a description of what should be in the church. Hier ist eine Beschreibung dessen, was in der Gemeinde existieren sollte. Gifts to us. Gaben für uns. I need in my life someone who is a pastor. Ich brauche einen Pastor in meinem Leben. I need someone who can speak into my life. Ich brauche jemanden, der in mein Leben hineinspricht. Not just as a friend. Nicht nur als ein Freund. Not just as a person I know. Nicht nur als eine Person, die ich kenne. But somebody who is called by God. Aber jemand, der von Gott berufen ist. To do some things in my life that other people cannot do. Etwas in meinem Leben zu tun, was andere Leute nicht tun können. And when I have that kind of relationship. Und wenn ich diese Art Beziehung habe, then dann I will not be a baby. Werde ich nicht länger ein Baby bleiben. If I respond properly to those relationships. Wenn ich richtig mit diesen Beziehungen umgehe. And so I see really, I have a lot of friends who say, well, no, not a lot of friends. I know people who say, I don't need church. Ich kenne Leute, die einfach so behaupten und sagen, ich brauche keine Gemeinde. I love those people. Ich liebe diese Leute. I just ask this question. Dann frage ich immer diese Frage. Do you have a pastor in your life? Habt ihr einen Pastor in eurem Leben? Is there a relationship that brings the maturity that God wants for you? Gibt es da eine Beziehung, die die Reife Gottes in euer Leben bringt? And normally those people say, well, I don't need one. Und normalerweise sagen die Leute, ich brauche das nicht. I've got the Bible. Ich habe doch die Bibel. I've got my friends. Ich habe doch meine Freunde. So I don't need that. Also brauche ich das nicht. But not according to Ephesians chapter 4. Aber nicht bezüglich Epheser Kapitel 4. According to Ephesians chapter 4, this is something really important in our lives. Diese Bibelstelle ist was ganz Wichtiges in unserem Leben. And so let's take a look at some of the things that it says will be accomplished by relating properly to the church. Also jetzt beschäftigen uns mit den Dingen, die erreicht werden, wenn wir uns richtig mit der Gemeinde. And I'm not just trying. I think you, all of you know my heart. Ich denke, alle von euch kennen mein Herz. I'm not just trying to sell you on our church. Ich versuche euch nicht für unsere Gemeinde an unsere Gemeinde zu verkaufen. But I am trying to challenge you to mature in God. Aber ich versuche euch zur Reife zu bewegen. And not to be babies. Und nicht unmündige Kinder zu bleiben. But to be able to grow in him and to be able to be the responsible sons and daughters of God that he's called us to be. Aber ich möchte euch dazu auffordern, mündige Kinder, also Söhne und Töchter Gottes zu werden. So let me tell you six things I see here. Lasst mich euch sechs Dinge sagen, die ich hier sehe. In this small portion of scripture. In dieser kleinen Bibelstelle. Six things that are accomplished through the church. Sechs Dinge, die durch die Gemeinde erreicht werden. Number one. Nummer eins. The church prepares God's people for works of service. Die Kirche bereitet Menschen dahin zu, um anderen Menschen zu dienen. Number two. Nummer zwei. The church builds the body of Christ. Die Gemeinde bildet den Körper Christi. The church brings unity of faith. Die Gemeinde bringt Einheit des Glaubens. The church brings a knowledge of the Son of God. Die Gemeinde bringt ein Wissen über den Sohn Gottes. Now, that's not just information. Na, das ist nicht bloß Information. That's a knowing. Das ist ein tiefes Wissen. That's a relationship. Das ist eine Beziehung. It's where you are joined to. Es ist das, womit du mitmachst, wo du mitmachst. A lot of people love God. Viele Menschen lieben Gott. This is not the question. Das ist nicht die Frage hier. The question is, how close are we to him? Die Frage ist, wie dicht sind wir bei ihm? How well do we know him? Wie gut kennen wir ihn? How connected are we to his purposes in our life? Wie verbunden sind wir mit den Zielen in seinen Zielen in unserem Leben? What I'm doing right now in challenging you? Was ich jetzt gerade tue, um euch herauszufordern? This is a perfect example of what should be happening in our relationship in the church. Genau das hier ist ein perfektes Beispiel dafür, was wir in unserer Gemeinde erleben sollen. You need to be challenged. Ihr müsst herausgefordert werden. And when the Holy Spirit is joined with that challenge. Wenn dieser Heilige Geist vereint ist mit dieser Herausforderung. And you respond right to that challenge. Und ihr reagiert genau jetzt auf diese Herausforderung. And you connect with God the way you should be connecting with him. Und ihr verbindet euch mit Gott genau auf diese Art und Weise, wie ihr es tun solltet. You grow in him. Dann wächst ihr in ihm. It doesn't mean that I know more than you know. Es bedeutet nicht, dass ich mehr weiß als ihr wisst. It's very possible you know a lot more than I know. Es ist natürlich auch wahrscheinlich, dass ihr vielleicht sogar mehr wisst als ich. It doesn't mean I'm more important than you are. Das bedeutet nicht, dass ich wichtiger wäre als ihr. It's just that I'm different than you are. Es bedeutet einfach nur, ich bin anders als ihr. You have your gifts, I have my gifts. Ihr habt eure Gaben, ich habe meine Gaben. And when we come together and we can really unite our hearts together. Und wenn wir zusammenkommen, können wir unser Herzen wirklich eins machen. Then we all become more than we would have ever been before. Dann werden wir viel, viel mehr als das, was wir alleine sonst schaffen könnten. The fifth thing it says is that we will mature. Die fünfte Sache ist, wir werden reifen. And I've told you before about the challenges of relationships. Und ich habe euch schon vorher darüber berichtet, über die Herausforderungen von Beziehungen. You know, part of the best part of being a body is the hard times we have together. Das Beste in einem Leib Christi ist es, dass die harten Zeiten zusammen. One of the best things about marriage, in the ultimate best thing about marriage. Das Beste an einer Ehe. Is the problems you have with each other. Sind die Probleme, die ihr miteinander habt. Because those problems will really do something in your life. Genau, diese Probleme werden nämlich etwas in eurem Leben bewirken. Hopefully they will do good things. Und hoffentlich tun sie gute Dinge. If you let these hard times work properly in your lives, you will become more mature. Wenn ihr diese Probleme und diese harten Zeiten mehr in eurem Leben wirklich wirken lässt, dann werdet ihr reifer werden. You will be required to be more patient and more loving. Ihr werdet danach fast gezwungen, geduldiger zu werden und liebender zu werden. You'll be required to love more. Ihr werdet dazu aufgefordert, noch mehr zu lieben. You know, hey, if everything was smooth with a relationship, wenn alles glatt an einer Beziehung läuft, and everybody's smiling at each other all the time, und jeder lächelt den anderen die ganze Zeit an, nonstop, you're not gonna progress. Dann werdet ihr euch nicht entwickeln. You're just gonna stay at the same place. Ihr werdet immer an derselben Stelle stehen bleiben. So God beautifully puts in situations that where people are not smiling all the time. Also setzt Gott wunderbarerweise Dinge in unser Leben hinein, wo die Leute sich nicht mehr ständig anlächeln. And he says, I have a goal for you. Und er sagt, ich habe ein Ziel mit euch. I want to fill you with love. Ich möchte euch mit Liebe füllen. How am I going to do that? Wie werde ich das tun? I'm going to throw somebody in there that's not easy to love. Ich werde einfach jemanden hineinwerfen, den es nicht einfach ist, so zu lieben. So maturity comes to our lives. Und so kommt Reife in unser Leben. And so it's exciting to be able to be put together and connected with people. Es ist also total aufregend, zusammengesetzt zu werden und verbunden zu sein mit Leuten. Even the people you don't like. Gehen auch mit den Leuten, die ihr nicht mögt. That's exciting. Das ist aufregend. If you want growth. Wenn ihr Wachstum wollt. If you don't want growth. Wenn ihr kein Wachstum wollt. And if you just want everything to go easy in your life. Und ihr möchtet einfach, dass alles total einfach in eurem Leben läuft. Stay home with your friends. Dann bleibt zu Hause bei deinen Freunden. Or even easier. Oder noch einfacher. Stay home and don't have any friends. Bleibt zu Hause und habt überhaupt keine Freunde. Just have God. Habt einfach nur den Herrn Gott. Me and God is okay. Ich und Gott, dann ist alles schon in Ordnung. I love those people. Also wirklich, ich liebe solche Leute. But I don't know how mature they will become. Aber ich weiß nicht, wie reif sie werden. Okay, so the church brings maturity. Also die Gemeinde bringt Reife. And the last part in here that it says in this verse. Und der letzte Teil in diesem Vers. It says it will bring us to a whole measure of the fullness of Christ. Sagt, dass es uns in einer ganzen Reife einen Augenblick. The fullness of Christ, the completeness. Die Ganzheit Christi werden. You know, I could be as loving and as patient and as kind as anyone in the world. Ich kann total der beste, geduldigste und netteste Mensch dieser Welt sein. I can have all of those things living in my life. Ich kann all diese Dinge in meinem Leben haben. And I still would not be complete. Und doch würde ich nie ganz sein. Because every one of us is limited. Genau, weil jeder einzelne von uns begrenzt ist. I have to have others connected in my life for me to be whole. Ich muss mit anderen verbunden sein in meinem Leben, um ganz zu sein. We are not an island that can survive on our own. Wir sind keine Insel, die mit sich selbst alleine überleben könnte. We are made to be connected to others. Wir sind dazu geschaffen worden, um mit anderen verbunden zu sein. And so God says, I'm going to pull together a body. Und Gott sagt, ich setze einen Leib zusammen. And if you're not going to be infants, und wenn ihr nicht unmündige Kinder sein wollt, then you are connected to this body. Dann seid ihr mit diesem Körper verbunden, mit diesem Leib. And through this connection you experience the fullness of Christ. Und durch diese Verbindung werdet ihr die Fülle Christi erfahren. It's so important that we have this connectedness. Es ist so wichtig, diese Verbundenheit, dass wir die haben. And it comes in the body of Christ. Und dann kommt es zu dem Leib Christi. Now, after I want to continue on in Ephesians there. After this verse says that then you will not be babies. Ich möchte im Epheser weitermachen, wo es steht, dann werdet ihr nicht Babys bleiben. Then verses 15 and 16 come. Und dann kommen Vers 15 und 16. And it describes what you will be. Und dieser Vers beschreibt, was ihr sein werdet. So we saw first the process. How do we get there? Zuerst haben wir diesen Prozess gesehen, wie wir dorthin kommen. Now, what will you be instead of babies? Und jetzt kommen wir zu dem Fakt, was werden wir sein, wenn nicht Babys? And so verses 15 and 16. Genau, und Vers 15 und 16 sagt, vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. So, again, let me just run through those things that were said in this verse. Also lass mich nochmal schnell durchgehen, diese Dinge, die dort gesagt werden. It says we will be able to speak the truth in love. Dort heißt es, wir werden fähig sein, die Wahrheit zu sagen in Liebe. It says we will grow up in Christ. Es sagt, wir werden in Christus aufwachsen. It says we will be a part of the whole body. Es sagt, wir werden Teil des Körpers sein, des ganzen Körpers. And as I've said, not just this one little part that's off by itself. Und wie ich schon gesagt habe, nicht bloß dieser kleine Teil, der für sich selbst bleibt. If we are connected to church, we are part of the whole. Wenn wir Teil der Gemeinde sind, sind wir Teil des Ganzen. The fourth thing, we will receive the benefits that others have to give to us. Viertens, wir werden die Vorzüge sehen, die andere uns geben können. Next, others will grow and be built up. Nächster Punkt, andere werden wachsen und aufgebaut werden. Every one of us has a real need for purpose. Jeder von uns hat dieses tiefe Bedürfnis nach einem Ziel. And you have a purpose in the church. Und du hast ein Ziel in der Gemeinde. And it's not just to take up space. Und es ist nicht nur Platz zu verbrauchen. It's not just to give me more work. Es geht nicht nur darum, mir noch mehr Arbeit zu geben. That's not what your purpose is. Das ist nicht dein Ziel. It's not just to give people trouble. Es ist nicht nur dein Ziel, Trubel zu verursachen. Or to drink coffees without putting a Spende in. Oder Kaffee zu trinken, ohne Spendengeld hineinzulegen. Okay? You have a purpose in the church. Du hast ein Ziel in dieser Gemeinde. And that, whatever purpose that is, und egal welches Ziel es auch sein mag, it's to benefit others in some way. Es wird anderen zum Vorteil genügen. Are you only taking? Nimmst du einfach nur? Or are you able to give? Oder bist du auch fähig zu geben? This is maturity in the body of Christ. Das ist Reife im Leib Christi. I love how Kim, I guess it's Kim who does the dance, right? Is it Kim? Ich liebe es wie Kim oder Becky. Becky, ich liebe es wie Becky. It's too light. Erase that from the tape. Wir löschen das jetzt mal ganz schnell. Becky. She just came up one day smiling and says, "I'd love to do a life group for dance." Und eines Tages kam sie auf mich zu, hat gelächelt und gesagt, ich würde so gerne eine Tanz-Live-Gruppe machen. And I said, well, this is fantastic. Und ich sagte einfach nur, wow, das ist ja fantastisch. Let's do it, Becky. Ja, lass uns das tun, mach. So Becky. She's got four people. Also sie hat jetzt vier Leute. And they love doing this. Und sie lieben es, das zu tun. Anya. Anya Gärtner. Anya Gärtner. She has had to stop some of her other life group responsibilities because of her work. Anja musste eine life group aufgeben wegen ihrer vielen Arbeit. Her studies. She's trying to finish her PhD. Sie versucht ihr PhD zu beenden. I believe that's correct. Doctor. Her doctor. Yeah. And so she's having to cut down a lot of outside responsibilities. Also sie musste viele Dinge sich von vielen Dingen trennen, um das dieses Ziel zu erfüllen. But she said to me. Aber sie sagte mir, but I'm not going to stop the dancing group. Aber ich stoppe auf keinen Fall die Tanzgruppe. I really like this group. Denn ich mag diese Gruppe wirklich sehr. And so I'm going to keep going. Also werde ich weitermachen. Well, when Becky came to me, she said, but I'm so young. Aber als Becky zu mir gekommen ist, hat sie gesagt, aber ich bin ja noch so jung. I don't really know if I can lead this group well. Ich weiß nicht wirklich, ob ich diese Gruppe gut leiten kann. I'm the youngest one of all of them. Ich bin doch die jüngste von allen. I said, Becky, it's okay. Und ich sagte, Becky, ist doch schon in Ordnung. You've got this passion. Du hast diese Leidenschaft. You have this vision. Du hast diese Vision. You have this great gift to be able to express in dance. Du hast diese große Gabe, dich im Tanz auszudrücken. You have a good understanding of how to minister through this direction. Du hast eine gute Vorstellung davon, wie man dienen kann in diesem Bereich. So go for it. Also geh danach. And she's all excited, and the people who are there, even though it's small, the people who are there are excited too. Also sie ist total aufgeregt und begeistert davon und auch die Leute, die dorthin kommen und das mitmachen. The little tiny thing. Dieses kleine Ding. Brings great blessing to others. Bringt großen Segen für andere. Maybe it's calling someone on the phone and encouraging them. Vielleicht ist es auch einfach nur jemanden anzurufen und ihn zu ermutigen. Are we able to give out to others? Sind wir fähig, anderen weiterzugeben? Is that what's driving our heart? Ist es genau das, was unser Herz bewegt. God, I'm here for you. Gott, ich bin hier für dich. I want to receive from you. I want to grow in you. Ich möchte von dir empfangen und ich möchte in dir wachsen. But I don't just do it for me. Aber ich tue es nicht nur für mich. I'm here to be able to help and strengthen the body of Christ and other people. Ich bin hier, um anderen Leuten zu helfen und diesen Leib Christi zu stärken. I've been a Christian many, many years. Ich bin jetzt schon sehr, sehr viele Jahre Christ. And I've seen a lot of things happen in the church world. Und ich habe eine viele viele Dinge gesehen, die in der Kirchenwelt, Gemeindewelt passiert sind. In the 1980s there was a real big movement about teaching. In den 80ern gab es eine große Bewegung zu dem Thema Lehre. In the late 70s and the 80s. Späte 70er, Anfang der 80er. And everybody was excited about learning. Und jeder war total begeistert von diesem Thema Lehren. And so they were just, everybody was just involved so deep in just learning and learning and learning. Und jeder war total darin einbezogen in dieser Sache Lernen, Lernen, Lernen. And but it became a real problem. Aber es wurde zu einem echten Problem. And this picture came to my mind. Und dieses Bild kam in meinen Kopf. I saw Christians becoming like fat canaries. Ich habe Christen gesehen, die wie fette Kanarien wurden? Yeah, a bird, you know? Ja, Kanarienvögel. It just sits there eating and becoming bigger and bigger and bigger. Wie ein Kanarienvogel, die immer essen und dicker und dicker und dicker werden. And it's singing its songs. Und sie singen ihre Lieder. You know, got beautiful music. Und hatten wundervolle Musik. But fatter and fatter and fatter. Aber sie wurden einfach nur dicker, dicker und dicker. Because it was not The people were not giving to other people. Weil diese Leute einfach nicht anderen Leuten weitergegeben haben. They were only interested in getting. Sie waren nur daran interessiert zu empfangen. And only interested in themselves. What can I learn from God? Und einfach nur an sich selbst interessiert. Was kann ich lernen? Was kann ich bekommen? And it's good to learn. Und es ist sehr gut zu lernen. We need to learn. Wir müssen lernen. And I'll give you a challenge about that at the end of this message. Und dann am Ende dieser Botschaft gebe ich euch noch mal eine neue Herausforderung. But we learn with a purpose. Aber wir lernen mit einem Ziel, mit einem Zweck. And that purpose is to grow in him and become mature in him and be what he wants us to be in this world. Und dieses Ziel ist es, in ihm zu wachsen, in ihm zu reifen und what was the last part? To be what he wants us to be in this world. Genau, und das zu sein, was er uns in dieser will, was er möchte, dass wir in dieser Welt sind. I'm glad I could remember it. Oh, okay. You're great. No. And the last thing is, everyone then is able to support and be involved. Und der letzte Punkt ist, dass jeder dann fähig wird, zu unterstützen. Now, one of the things that we in this church are weak in. In eine Sache, in der wir als Gemeinde so ein bisschen schwächeln. And this is strange for me to say this now. Und das ist jetzt ein bisschen komisch, genau das ja jetzt zu sagen. After I made this fat canary example. Nachdem ich dieser fette Kanarienvögel Beispiel hervorgebracht habe. You know, I think what I'm going to do is take that part off the tape. Ich glaube, was ich tun werde, ist, ich werde diesen Teil mal aus der Kassette streichen. Nein. One of the things we're weak in is teaching. Und eine der Sachen, wo wir schwächeln, ist einfach Lehre. We need to learn. Wir müssen lernen. But we learn with a purpose. Aber wir lernen mit einem Ziel. And we learn so we can mature. Und wir lernen, damit wir reifen können. In fact, in Hebrews, when the verse we read in Hebrews. Und dieser Vers, den wir in Hebräer gelesen haben. Let's go back there for a second. Hebrews, the 14th verse. Und im Hebräer Vers 14, also 5 Vers 14. Well, no, let's 13 and 14. 13 und 14. Go ahead and read that again. Yeah, when it starts. 13. Actually, it'll show it here. Okay. Wer Milch braucht, ist ein kleines Kind, das die Sprache der Erwachsenen noch nicht versteht. Erwachsene aber brauchen feste Nahrung. Solche Leute nämlich, die durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben, um Gut und Böse zu unterscheiden. 14, yeah. And so we need to learn about righteousness. Wir müssen lernen, was Gerechtigkeit bedeutet. We need to be trained in knowing and being able to distinguish between good and evil. Wir müssen trainiert werden, um Gut und Böse zu unterscheiden zu können. And so we're a fairly young church. Und wir sind eine relativ junge Gemeinde. You know, 5 years old. Nur 5 Jahre alt. And we're not that strong in having given really good, solid teaching. Und wir sind nicht so sehr stark darin, gute, solide Lehre zu geben. And so for the last few months we've been planning on how to do that properly. Und in den letzten Monaten haben wir uns damit beschäftigt und geplant, wie wir das besser machen können. And so we're going to begin next week doing something. Und wir werden ab nächster Woche etwas beginnen. I'm going to start a short series, 6 weeks long. Ich werde eine kurze Serie machen, ungefähr 6 Wochen lang. And we're going to teach during those 6 weeks the essentials of Christianity. Und wir werden in diesen 6 Wochen die Grundlagen der Christenheit durchnehmen. And we're going to present very clear teachings about the main things that we need to understand about Christianity. Und es werden die Grundlagen behandelt werden, die wir im Christentum brauchen. We're going to start with talking about the Bible. Wir werden damit anfangen, über die Bibel zu sprechen. Then we're going to go to God. Dann gehen wir rüber zu Gott, wer er ist und was er ist. Jesus Christ. Dann zu Jesus Christus. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. We're going to deal with man's creation and his fall and redemption. Wir beschäftigen uns mit dem Menschen, mit seinem Fall und mit seiner Erlösung. And then we're going to deal with the body of Christ. Und zum Schluss beschäftigen wir uns mit dem Leib Christi. And so we're going to set out a very, very clear teaching so that you can have a foundation. Und wir werden diese Grundlagen durchnehmen, damit ihr ein gutes Fundament habt, ein klares Fundament. Because if we don't have that solid foundation, every little thing will come along and shake us. Wenn wir kein festes Fundament haben, dann werden wir immer hin und her geworfen werden können. And unfortunately, some of us have very strange beliefs. Und leider haben einige von uns ganz komische Glauben. Is that a good way to say it? Yeah. Ganz komische Glaubenseinstellungen, Vorstellungen. Some of our beliefs are not really based upon orthodox Christian faith. Einige Dinge und Glaubensvorstellungen sind nicht wirklich fundiert auf der Bibel, auf dem orthodoxen christlichen Glauben. And orthodox mean, well, I'm not talking about the orthodox church. Also er spricht nicht über die orthodoxe Kirche. I'm talking about What is the main Christian belief? Nein, er spricht über die generelle, über den generellen christlichen Glauben. Technically, that's orthodox. Und technisch gesehen, das ist, wird orthodox genannt. Wie auch immer. So we're going to just set that out. Wir werden das einfach durchnehmen. And our goal for doing that is two things. Und das Ziel dieser Sache sind zwei Dinge. So that you will be solid in your faith. Nummer eins, damit ihr fest im Glauben seid. And so that you can mature in your relationship with God. Damit ihr reifen könnt in der Beziehung zu Gott. And then later on in the year, we will offer courses of more varied subjects. Und später in diesem Jahr werden wir Kurse anbieten für zu bestimmten Themen. Edmund is going to do a lot of teaching. Edmund wird einiges an Lehre machen. And so we're going to make it available in a life group type form. Wir werden es verfügbar machen in einer Art von life groups. And well, no, life group form, maybe a life group. Ja, vielleicht eine life group speziell. And just teaching for those of you who want to grow more in your understanding of the scripture. Wo es einfach um Lehre geht für die von euch, die wirklich von Anfang an noch mal lernen wollen. And again, our goal is for maturity. Und noch einmal, es geht um die Reife. So I want to challenge you this morning. Also ich möchte euch heute Morgen herausfordern. Here is a pastor challenging you. Jetzt kommt ein Pastor, der euch herausfordert. I'm going to challenge you to grow and mature. Ich möchte euch herausfordern, zu wachsen und zu reifen. And when I read the scriptures, wenn ich die Bibel lese, I see that that is accomplished when we are properly connected to the church. Dann sehe ich, dass das erfüllt wird, wenn wir ernsthaft und richtig in der Gemeinde involviert sind. So I'm going to challenge you to make a strong commitment in your heart to the body of Christ. Ich ermutige euch und ich fordere euch heraus, eine starke Verpflichtung gegenüber Jesus einzugehen. I'm not just talking if this is not the place that God wants you to be, please make a commitment to wherever God wants you to be. Also wenn dies hier vielleicht nicht der Ort ist, wo Gott euch unbedingt hergesetzt hat, dann geht an den Ort, wo er euch hingesetzt hat und verpflichtet euch dort. Commitment means that you don't give up when things get hard. Verpflichtung bedeutet, dass ihr nicht aufgibt, wenn Dinge nicht so gut laufen. Priscilla and I are extremely different people. Priscilla und ich sind zwei total verschiedene Leute. There are a lot of problems we have to work through because of how different we are. Es gibt viele Probleme aufgrund dessen, weil wir so unterschiedlich sind. I'm being very honest with you. Ich bin einfach ganz ehrlich zu euch. You know, actually, my spiritual dad who married us. Mein geistlicher Vater, der uns verheiratet hat. He didn't think our marriage would succeed. Er dachte nicht unbedingt, dass unsere Gemeinde, unsere Ehe erfolgreich sein würde. We were 19. He didn't tell me that. Of course, natürlich sagte nicht, er mir das nicht persönlich. I learned that many years later. Ich habe das mehrere Jahre später gelernt. He's gonna be here in June, I think. Ich denke, er wird hier im Juni sein. Maybe he'll tell some stories about me. I don't know. Vielleicht erzählt er ja ein paar Geschichten über mich. Maybe, hey, that would be a good thing. I'll encourage him to tell stories about me. Ja, vielleicht wäre das eine gute Sache. Ich werde ihn dazu ermutigen, Dinge über mich zu erzählen. How immature I was. Wie unreif ich war. How much of a baby I used to be. Wie ein Baby ich war. Was für ein Baby ich war. Okay. And so we've been married 37 years now. Und jetzt sind wir 37 Jahre verheiratet. Yeah. Ja, genau. Like irgendwie so. And the reason we are still married. Und der Grund, warum wir immer noch verheiratet sind. I'm not going to just say it's God. Ich sage jetzt einfach nicht nur, es war Gott. Is that too? Ja, natürlich war er es auch. But the reason is because we stayed committed. Aber der Grund war, weil wir einander verpflichtet waren. And we said we will not give up. Und wir uns immer gegenseitig gesagt haben, wir werden nicht aufgeben. We are not calling it quits ever. Wir werden, sind nicht dazu berufen, etwas aufzugeben, jemals. Maybe one of us will die, but we're not giving up. Vielleicht wird jemand von uns sterben, aber wir werden nicht aufgeben. And it's gotten better and better all the time. Und es wurde einfach nur besser und besser die ganze Zeit. We've grown. Wir sind gewachsen. I know I've grown. Ich weiß, dass ich gewachsen bin. And my wife has grown. Und meine Frau gewachsen ist. So we have to stay committed even when things are hard. Wir müssen einander verpflichtet bleiben, auch wenn die Dinge schwer werden und hart sind. So I'm challenging you this morning. Also ich fordere euch heute Morgen heraus. Be committed to the church. Seid der Gemeinde verpflichtet. That's God's avenue of growth for us. Das ist Gottes Straße des Wachstums in uns. So One of the things we're going to do through this teaching, though, is we're going to ask of the church this. Einige der Dinge, wenn wir diese Lehre durchnehmen, werden Folgendes tun. We're going to ask that every leader has gone through this teaching of these six areas. Jeder Leiter, wir werden diesen Leiter bitten, dass jeder Leiter durch diese Lehre geht, durch diese Grundlagenlehre. Do they have a microphone? Wow, was ist mit den Kindern los? Sind sie so laut? Haben die ein Mikrofon? Oh, they're telling us they're ready? Okay, sie sagen uns, dass sie fertig sind, die Kinder. Okay. Okay. I'm not ready. Aber ich bin doch noch nicht fertig. Okay. Okay. So we're going to ask anybody who's a leader has to have gone through this. Also jeder, der ein Leiter ist, muss durch diese Grundlagenlehre gehen. And just so that we're all on the same page. Einfach nur aufgrund dessen, damit wir alle auf derselben Seite sind. It doesn't mean you have to believe exactly all of this. Es bedeutet nicht, dass ihr all diese Dinge glauben müsst. You just have to understand it. Aber ihr müsst es auf jeden Fall verstehen. And if you're comfortable with it, wonderful. Und wenn euch das angenehm ist, wunderbar. You know, sometimes you can not agree with everything, but still be in good unity with each other. Manchmal müsst ihr nicht unbedingt einem zustimmen, aber ihr könnt immer noch eine gute Einheit sein. I'm sorry, I don't agree with everything Priscilla wants. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht mit allem übereinstimme, was Priscilla will. I have a different opinion. Ich habe eine andere Meinung. But we have a great, wonderful marriage. Aber wir haben eine großartige, wundervolle Ehe. And we can have a good marriage here. Und wir können eine gute Ehe auch hier haben. But we need to understand where we are in our teachings and in our beliefs. Aber wir müssen verstehen, genau wo wir stehen in unseren Lehren und unseren Glauben. And then we can move forward as a strong unit. Und dann können wir vorwärts gehen als eine starke Einheit. Okay, and so if you miss a week, you can get it by tape or by internet. Und wenn ihr eine Woche verpasst, dann könnt ihr es durch das Internet bekommen oder eine Kassette. But where I'm really challenging you to get a hold of this and be committed. Aber ich bitte, also ich ermutige euch einfach, nehmt diese Sache an und verpflichtet euch. Now we're going to end for the children's sake. Jetzt enden wir mit dem Kindersegen. Father, thank you for loving us enough to teach us where we need to change. Gott, danke, dass du uns genug liebst, um uns zu zeigen, wo wir uns verändern müssen. We don't want to be babies anymore. Wir wollen keine unmündigen Kinder bleiben.